Spaniens Himmel. Auch könnt ihr mitsingen. Besen den Refrain. Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen. Schickt er auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen. Und ein Rückwärts gibt es für uns Licht. Siempre será libre.